Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Welt erkunden. Selbst losgehen. Selbst ermessen, wie hoch die Berge sind und wie tief die Wasser und wie unterschiedlich die Menschen. Hermann und Adolf Schlagentweit aus München beginnen damit als Teenager. Im Jahr 1842, im Alter von 16 und 13, unternehmen die Brüder aus der feinen Theatinerstraße in München eine weite Wanderung in die bayerischen und Tiroler Berge. Sie schwärmen von der einfach erhabenen Pracht der Natur, die uns hier umgibt. Auf Fotos posieren die Arztsöhne bukolisch mit Schäferhüten und Hirtenstäben. Sie wagen sich auf Berge, deren Gipfel vor ihnen noch keiner erklommen hat. Romantik, sportliche Herausforderung. Das sind die Grundlagen dafür, dass sich die Schlagentweits für etwas begeistern, was zu ihrer Zeit neu ist. Expeditionen. Dazu kommt der Wissensdurst. Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Globus längst umrundet. Wer fürs europäische Publikum noch Neues erkunden will, muss Expeditionen machen. Also aufwendig in Extremregionen vordringen. Zum Nord- oder Südpol, in Dschungel, die von Schlafkrankheit verseucht sind, oder eben ins Hochgebirge, wie die Schlagentweits. Im Gymnasium interessieren sich Hermann und Adolf besonders für Erdkunde. Eifrige Einserschüler. Hinterher studieren sie das Fach. Und immer intensiver bereisen sie die Alpen. Es ist die Ära, in der Enzyklopädien wie der Brockhaus die Bücherregale vieler Bildungsbürger füllen und das Wissen der Welt verheißen. Vollständig von A bis Z. Und so bestimmen die Schlagentweits auf ihren Touren durch die Alpen Luftdrücke, Temperaturen, Seehöhen und Schneedicken. Sie zählen Blumen. Sie vermessen Gletscher in Österreich und in der Schweiz. Sie fertigen mit großer Akribie Zeichnungen und Aquarelle von Gebirgszügen an, produzieren Bergzüge wie das Monte-Rosa-Massiv und die Zugspitze in Mini, als Reliefs aus Zinkguss. Messen, bestimmen, zählen, aufzeichnen, in Beziehung setzen. Und zwar alles. Menschen, Tiere, Pflanzen, das Klima, die Gesteine und die Gestirne. So hat es auch Alexander von Humboldt gemacht, als er durch Südamerika gereist ist. Er ist das große Vorbild der Schlagentweit-Brüder. Sie besuchen Humboldt in Berlin und gewinnen seine Sympathie. Der Preuße ist zu der Zeit 80 Jahre alt, berühmt und bestens vernetzt am Königshof und im europäischen Wissenschaftsbetrieb. Mit seiner tatkräftigen Unterstützung wagen die Münchner Brüder, in den Worten von Robert Schlagentweit, die Verwirklichung eines Wunsches, der mich seit Jahren lebhaft beschäftigt hatte. Oder besser gesagt, seit meiner frühesten Jugend, dessen Erfüllung jedoch über sehr lange Zeit vollkommen jenseits der Grenzen des Möglichen erschienen wäre. Der Traum der Schlagentweits ist eine Expedition in den Himalaya. So eine Expedition ist ein Großunternehmen. Um das Gebirge nach ihren Vorstellungen vollständig zu erkunden, brauchen die Forscher Theodoliten, Barometer, verschiedene Thermometer, Magnetometer und andere Instrumente. Bestes und modernstes Gerät. Alleine eine Fotoausrüstung wiegt damals 200 Kilo. Ihr Gepäck wird so umfangreich sein, dass es 20 Kamele brauchen wird, um alles zu transportieren. Dazu kalkulieren sie mit einem Tross von Kameltreibern, Trägern, Köchen, Kartografen, persönlichen Dienern, Dolmetschern und vielen anderen. Ungeachtet aller Einschränkungen konnte man bei der indischen Art zu reisen ohne 8 bis 10 Menschen für einen von uns nicht vorwärts kommen. So versuchen die Brüder, öffentliche Mittel für ihre geplante Expedition zu bekommen. Was die Könige von Bayern und Preußen zahlen, sind Tropfen auf den heißen Stein. Da ebnet Alexander von Humboldt den Schlagentweits den Weg nach England, zur britischen Ostindien-Gesellschaft in London. Die britische Ostindien-Gesellschaft ist gerade dabei, ihre Macht in Indien auszuweiten. Im 17. Jahrhundert hat sie als private Handelsfirma angefangen, gestützt auf ein paar Kontore an der indischen Küste. Diese Niederlassungen baute sie später zu Kolonien aus. Zur Zeit der Brüder Schlagintweit ist sie Territorialmacht geworden. Sie beherrscht Gebiete, die mehrmals so groß sind wie England. Es ist der Übergang von Kolonialismus zu Imperialismus. Kurz darauf wird der Staat die Ostindien-Gesellschaft übernehmen und die Königin von England wird sich zur Kaiserin erklären, zum Emperor von Indien, erklärt der Berliner Geograf Hermann Kreuzmann. Das war die wertvollste Kolonie, die England jemals gehabt hat, und die möchte sie schützen. Und Imperialismus ist die Antwort darauf. Mit dem Imperialismus, dem Drang, ein Empire weit über die Grenzen des eigenen Landes hinaus zu beherrschen, kommt die Expedition à la Schlagintweit als Forschungsweise auf. Wenn man ein Territorium dominieren möchte, muss man wissen, welche Menschen dort leben, welche Tätigkeiten sie ausüben, welche Reichtümer es dort gibt. Und wir sind in einer Phase des kartesianischen Denkens, also des rechenhaften Denkens, wo es beginnt, Statistiken aufzulegen, Zahlen zu erheben, Messungen durchzuführen. Und das ist ja auch das, was die Expedition der Brüder Schlagintweit ausmacht. Das ist die Zeit, wo diese Rechenhaftigkeit eine ganz zentrale Rolle spielt. Und das ist sehr auch verbunden mit Imperialismus, mit der Kontrolle, mit der Einführung von Verwaltung. Alles ist zweckgebunden. Und die Wissenschaft ist die Dienerin des Imperialismus. Wie gut sich die Interessen von Wissenschaft und Imperialismus treffen können, zeigen die Verhandlungen der Gebrüder Schlagintweit mit der britischen Ostindien-Gesellschaft. Die möchte eigentlich nur, dass die Schlagintweits eine von anderen begonnene Studie zu Ende führen und messen, wie magnetisch verschiedene Regionen Indiens sind. Aber die Brüder wollen mehr. Schließlich zielt ihr Humboldtscher Ansatz auf Vollständigkeit. Sie werben: Sehr gerne werden wir unsere größte Aufmerksamkeit auch allen Fragen von praktischem Nutzen zuwenden, wie etwa der geologischen Altersbestimmung der verschiedenen Kohlevorkommen Indiens, dem Vorkommen von Salz oder der praktischen Verwendung des Schwefels, der im westindischen Sindh vorkommt. Mehr als 4 Jahre planen, verhandeln und taktieren die Brüder Schlagintweit. Am Ende zahlt die britische Ostindien-Gesellschaft den Löwenanteil ihrer Expedition und macht sie damit möglich. 1854 schiffen sich Hermann, Adolf und ihr jüngerer Bruder Robert nach Indien ein. Schon auf der Reise beginnen sie, Wasser an verschiedenen Stellen aus dem Meer zu schöpfen und sein spezifisches Gewicht zu bestimmen. Sie messen wie besessen. In Indien angekommen erst recht. Außer Magnetismus unter anderem auch die Temperatur, Entfernungen, Seehöhen, den Luftdruck, die Horizontal- und Vertikalwinkel von Bergen, die Dicke von Schneedecken auf Fels und die Länge und Breite der Hände und Füße von Indern und Inderinnen aus verschiedenen Regionen. Sie wagen sich in Wälder, sie erklimmen Berge, schaffen es bis zu einer Höhe von 6.788 Metern. Am Fuße des Berges ließen wir auch die Pferde zurück. Und sogleich begann ein steiles Hinaufsteigen. Mir waren in kurzer Zeit die Kleider zerfetzt. Das geringste Vergnügen schienen meine Hindus aus dem Flachland an dieser Expedition zu haben, obwohl sie ihre zahlreichen Dornenwunden fast vergaßen über den Gedanken, unerwartet dem Tiger zu begegnen. Abenteuer und Gefahr gehören zur Expedition. Die Gebrüder Schlagintweit werden manchmal von Soldaten begleitet. Immer führen sie Pistolen mit sich. Waffen sind, neben ihrer Wichtigkeit für den persönlichen Schutz, besonders als Artikel zu erwähnen, die als Geschenke für Eingeborene geeignet sind. Seine Waffen verschenken? Das klingt nach Frieden und Vertrauen. Tatsächlich steht die Expedition in weniger friedlichem Zusammenhang, als die Brüder Schlagintweit es vielleicht wahrhaben wollen. Im 19. Jahrhundert ist die Zeit vorbei, in der Reisende, Entdecker und Händler auf Augenhöhe waren, wie etwa Marco Polo oder Mitarbeiter der britischen Ostindien-Gesellschaft in deren Anfängen. Nun geht es den europäischen Auftraggebern von Expeditionen darum, Gebiete in fremden Erdteilen zu beherrschen. erklärt der Geograf Hermann Kreuzmann. Das ist der Übergang vom Handelsaustausch in eine Dominanzphase hinein und die endet mit Grenzziehung. Die afghanischen Grenzen werden um 1893, 95 geschaffen und in dieses Spiel geraten die Brüder Schlagetweit hinein. Um die Macht in Afghanistan und dem übrigen Mittelasien ringen England, Russland und China. Die Schlagintweids, in britischem Auftrag unterwegs, erkunden dabei nicht nur die britische Machtsphäre, sondern auch Gebiete außerhalb. Sie sind Kundschafter, Spitzel. Wie andere Expeditionsreisende, die etwa von Russland oder Frankreich finanziert sind. Dabei liegen ihnen doch eigentlich die Gletscher oder die Blumen am Herzen. Unter dem Mantel der Wissenschaft reisen Leute, die gleichzeitig aber auch Informationen, die für die politischen Interessen der Staaten, aus denen sie stammen, sehr gut zu bewerten sind. In Gebieten außerhalb der britischen Machtsphäre gehen die Schlagintweids unterschiedlich vor. In Kaschmir etwa warten und verhandeln sie, bis sie von örtlichen Machthabern eine Einreise- und Aufenthaltsgenehmigung bekommen. In Turkestan verkleiden sie sich als Händler. Hier war es, wo wir zuerst unsere Turki-Bekleidung anlegten. Da wir nun, so weit fortgeschritten, bei etwaiger Begegnung mit Turkistani-Karawanen nicht als Europäer auffallen sollten. Das klappt nicht immer. Sie werden hingehalten, absichtlich fehlinformiert und beraubt. Diener von ihnen werden als Geiseln genommen. Trotzdem lassen sie nicht locker. Sie reisen weiter. Trennen sich zeitweise, damit jeder einzelne der Brüder noch mehr messen, noch mehr sammeln kann. Überqueren raue Hochpässe, erkunden Gletscher und mittelasiatische Weiten bis nach Kaschgar. Die Stadt liegt an einem wichtigen Knotenpunkt der Seidenstraßen. Im Kampf um die Macht in Mittelasien ist Kaschgar strategisch so wichtig, dass es zu jener Zeit verbotenes Land für Europäer ist. Adolf Schlagintweit wagt sich trotzdem hin. Das waren junge Leute, die wollten sich einen Namen machen und die wollten etwas schaffen, was andere vorher nicht geschafft hatten. Adolf Schlagintweit bezahlt den Besuch in Kaschgar mit dem Leben. Bald nach seiner Ankunft im August 1857 wird er enttarnt und geköpft. Adolfs Brüder Hermann und Robert kehren nach Europa zurück. Der Tod ihres Bruders während der Expedition schockiert sie zutiefst. Trotzdem schreiben sie den Bericht über ihre Reise wie eine Empfehlung, auch Expeditionen zu machen, mit allerhand praktischen Tipps. Wo man im Himalaya Zigarren kaufen kann, wann Gamaschen hilfreich sind, dass sich Brandy besser als Wein oder Bier fürs Reisen eignet, was Maultiere für den Gepäcktransport kosten und dass man die Dolmetscher und Reiseführer am besten erst am Ende der Reise bezahlt und am Erfolg beteiligt. Der Geographiehistoriker Felix Driver weist darauf hin, dass sich im 19. Jahrhundert, als Expeditionen in wurden, auf verschiedenen Erdteilen eine regelrechte Industrie von Reiseleitern und Expeditionsausstattern entwickelte. There are parallels between the ways in which certain local figures become guides. Es gibt Parallelen darin, wie bestimmte Leute Reiseleiter, Experten oder Dolmetscher werden. Sie helfen einer Reihe von Expeditionen, egal ob es britische, deutsche oder amerikanische sind. Und sie sammeln einen gewaltigen Erfahrungsschatz an. So wie die Sherpas, die Experten auf den Bergen werden, gibt es andere, die Experten darin werden, durch Amazonien oder Ostafrika zu navigieren. Sie kennen das Land, die politische Situation und die Sprachen. Sie sind oft nicht aus der Gegend selbst, aber sie spielen diese sehr wichtige Vermittlerrolle. Und die Europäer werden sehr abhängig von ihnen. Dass sie mit solchen Vermittlern arbeiten, ist eine Gemeinsamkeit von Expeditionen in sehr, sehr verschiedenen Teilen der Welt. Für die Logistik mögen solche Dienstleister praktisch sein. Aber für die Wissenschaft bergen sie Probleme, sagt der Geograf Hermann Kreuzmann. Die Schlagintweids waren sehr stark auf Dolmetscher und Begleiter angewiesen. Und diese Dolmetscher und Begleiter haben auch diese Situation häufig genutzt, um ihnen Räuberpistolen zu erzählen, Geschichten zu machen, für die es keine Belege gab, weil sie wussten, sie sind das einzige Sprachrohr, das mit den Leuten spricht. Und sie haben ihre Version einer Geschichte geliefert oder auch interessante Geschichten geliefert, wenn man dafür mehr Geld verdienen konnte. Die Brüder Schlagintweit kehren jedoch mit mehr als Geschichten, Daten und Bildern aus Indien zurück. Sie haben auch handfestere Dinge gesammelt. Unter anderem 20.000 Steine, 12.000 Pflanzen, 6.000 Vögel, ausgestopft oder als Skelett, fast 600 Baumdurchschnitte, 250 Gipsabgüsse von Menschengesichtern, 46 Schädel und 21 komplette Skelette von Indern und Inderinnen. Dazu Tierskelette, präparierte Fische, Muscheln, Schmuck, Hausgeräte, Kleider und Waffen. Sowie lebende Wildesel, Pferde und Kamele für den Berliner Zoo. Das alles melden Sie nach Ihrer Rückkunft Alexander von Humboldt, Ihrem Förderer und wissenschaftlichem Vorbild. An dessen Anspruch, die ganze materielle Welt darzustellen, scheitern Sie jedoch. Niemand zahlt Ihnen die Arbeit, die Sammlung vollständig auszuwerten und auszustellen. Sie muss mehrfach umziehen. Dabei zerfallen die Tierskelette. Motten zerfressen kostbare Stoffe. Fast ein Vierteljahrhundert müht sich Hermann Schlagintweit mit dem Material. Mit 56 Jahren stirbt er. Bald darauf auch sein Bruder Robert. Die Erben verkaufen von der verrottenden Sammlung, was zu verkaufen ist. Viele Steine und einige Fische in Spiritus geben sie einem Mineralienhändler in Kommission. Der verhökert ein paar Dinge, ansonsten schreibt er von wertlosem Geröll. Wenn Sie, wie ich hoffe und darum bitte, mich einmal in Bonn besuchen, wollen wir einen Spaziergang auch über den Weg machen, der damit gepflastert worden. Je mehr die Welt vermessen und machtpolitisch verteilt ist, desto weniger Expeditionen im Stil der Schlagintweits finden statt. Für sein Fach meint der Berliner Geographieprofessor Hermann Kreuzmann: Heute würden wir von solchen Expeditionen nicht mehr sprechen. In unserem Fall hat sich das vollkommen verändert zu der damaligen Zeit. An die Stelle der Expedition tritt, wenn nicht gleich auf die Erkundung vor Ort verzichtet und die Welt am Computer modelliert wird, die Feldforschung. Statt wie die Schlagintweits ganz Indien plus Himalaya plus Teile Mittelasiens möglichst vollständig in 4 Jahren zu bereisen, zu vermessen und darzustellen, spezialisiert sich der Forscher oder die Forscherin nun lieber gründlich auf einen einzigen Ort. Das ist heute häufig anders, weil wir doch junge Leute haben, die dann auch lokale Sprachen erlernen, bevor sie Feldforschung durchführen und nicht auf Dolmetscher angewiesen sind, wenn sie etwas machen. Ein Doktorand von mir hat sich über Heiratsverhalten in Kaschgar promoviert. Der hat vorher Uigurisch und Chinesisch gelernt, um dort zu arbeiten. Auch für die Naturwissenschaften ist der Erkenntniswert einer einzelnen Expedition gering. Die Meteorologin und Wissenschaftshistorikerin Cornelia Lüdecke betrachtet zum Beispiel die Klimawerte. Die Daten der Schlagintweits sind natürlich auch nur ausschlaggebend für die 3 Jahre, die sie dort im Himalaya unterwegs waren. Und wir wissen ja selber, es gibt Winter, wo viel Schnee ist, und dann gibt es wieder Jahre, wo wenig Schnee fällt. Also im Grunde ist das ein Zufallsergebnis. Man müsste da auch längere Zeitreihen über 30 Jahren haben, weil Klima wird über 30 Jahre sozusagen bestimmt. Allerdings sind die Schlagintweitschen Messungen so gut nachvollziehbar, dass sie für Forschungen heutzutage wertvolle historische Bezugswerte liefern. Heute kann man beispielsweise untersuchen, wie sich die Schneehöhen ändern, vielleicht aufgrund der Klimaänderung. In Indien wäre die Expedition der Brüder Schlagintweit vergessen, wäre da nicht Nain Singh Rawat, sagt der Historiker Shekhar Pathak aus Nainital im Himalaya. He was just doing faltering, but when he joined the group, Nain Singh Rawat war nur ein Träger. Aber als er zur Expedition dazustieß, hat er sehr viel gelernt. Er hat alles, was die Schlagintweits taten, mitverfolgt, Barometer und Prismen bedient und Landkarten gezeichnet. Er hat den Brüdern Tibetisch beigebracht und gleichzeitig von ihnen Englisch gelernt. Es war ein großartiges Lernen, und zwar in beide Richtungen. Die Schlagintweits entdeckten den Funken, der in Nain Singh Rawat schlummerte. Nicht einmal sein eigener Cousin hatte es entdeckt, nur die Schlagintweits. Even his own cousin Mani Singh never realized the spark inside Nain Singh Rawat, but Schlagintweits brothers did. Nach dem Dienst für die Schlagintweits arbeitete Nain Singh Rawat für britische Wissenschaftler und Landvermesser. Er erkundete viel Neuland und erhielt höhere Auszeichnungen von britischen Institutionen als seine ehemaligen Arbeitgeber aus München. Ich bin nicht nur stolz auf ihn. Ich denke immer, dass so jemand aus unserem Himalaya stammt. Von null aus hat er so einen Karrieregipfel erreicht. Der Berliner Geograf Hermann Kreutzmann erinnert an den machtpolitischen Hintergrund der Vermessung und Erkundung von Bergen und Bodenschätzen. Es war dieses Experiment, was man in der Imperialismustheorie danach beschreibt. Fertigwaren werden aus Europa nach Asien, Afrika und Übersee geliefert und Rohstoffe kommen aus der Gegenrichtung. Und das ist zum großen Nutzen Europas und zum Schaden des Restes der Welt. Sein Kollege aus Indien verteidigt trotzdem Expeditionen wie etwa die der Schlag in Weiz. It was part of larger colonial scheme, definitely. Sie waren Teil eines kolonialen Plans, na klar. Aber sie haben auch zum größeren Wissen der Menschheit beigetragen. Das ist das Gute an der Geschichte der Expeditionen. Sie haben dazu beigetragen, dass die Welt jetzt mehr über Orte weiß, die einst unbekannt waren. The knowledge about lesser known, unknown places to the larger world.